С девушкой? Mit einem Mädchen. Ну что ты? Ach wo. Мне нужно в посольство. Ich muss in die Botschaft. Боюсь, я не успею. Ich fürchte, ich schaffe es nicht. Ладно. Meinetwegen. Приходи позднее. Komm auch später. Ну ладно, приду. Na gut, ich komme.